Exit. Hörspiel von Gabriele Wohmann. Alabama. Und ich bin sogar bis zur zugestopften Stelle gewartet. Aber die ist trocken. Es muss anderswo rein und wieder rauslaufen. We now must say goodbye. Verdammt, seit dem Aufwachen geht mir's im Kopf rum. Versuch's mit Stille nach, bei mir hilft's. Weißt du, was mir im Kopf rumgeht? Jemand muss als erstes dran glauben. Gangstersprache, oder? Mir ging plötzlich ein Licht auf. Hier, es sind bloß Mirabellen, tut mir leid. Bis zu deinen Aprikosen konnte ich nicht vordringen. Ich hätte das Boot nehmen Aber müssen. Als erstes dran glauben. Theresa muss als erste von uns dran glauben. Schön, oder? Fast genial. Sag was. Du legst drauf an, mich zu reizen, Schätzchen. Also gut, Theresa hat immer dran geglaubt. Ob sie wirklich fromm war, keine Ahnung. Aber ihr Max war Theologe und sie die ideale Ehefrau. Greta, Erna, das ist die Reihenfolge. Nur glauben wir zwei auch dran? Wenn wir es dann müssen? Wenn ihre Brüder nachher den Keller besichtigen wollen? Wir können nichts dafür. Ein Bach vor dem Haus ist nun mal ein Problem. Natürlich werden sie den Keller besichtigen wollen. Gustav wird's wollen. Bernie wird's egal sein. Wie kann nur Theresa dermaßen gegensätzliche Brüder haben und auch selber als liebe, sanfte so anders sein? Die Gangster kamen auf den Zusammenhang mit dem Tod. Beim Dranglauben klingt doch ganz danach, als würde man es zuletzt wirklich tun. Glauben. Mich lullt es irgendwie ein. Es hat was Mach von... dir besser mal Gedanken darüber, was wir den beiden vorsetzen können. Hab ich längst. Und zwar ist genug im Haus und wir können es sehr einfach gestalten. Bernie liebt Süßes. Gustav merkt sowieso nicht, was er isst. Na, wie er hat all diese Arbeitsessen und geht zu Empfängen. Arbeitsessen. Ich werde gelebt haben und nie bei einem Arbeitsessen gewesen sein. Wenn aber das Essen irgendwie imponierend Filets aussieht, vom dann... Krokodil. Sollte ich je Känguru essen, dann bitte, Erna, kauf niemals den Beutel. Ich werde nie was vom Beutel runterkriegen. Fisch hätte was Elegantes. Fisch können wir nicht. Wir können Putensticks, die aus der Packung. Männer wollen Fleisch. Vergiss Bernie. Und es würde unsere Sache nützen, Was wenn... Was ist überhaupt unsere Sache? Sie wollen Ihre Schwestern letztes Mal sehen. Hör auf mit dem letzten Mal. Man weiß nie. Wir wollen hier nicht rausgeschmissen werden, falls du das vergessen hast. Wir flosten, good old Mama. Verdammt, Schluss damit. Aber sie hatte immer was von einer Mama, die gute Theresa. War es jedoch nie und ist es nicht und auch noch nicht lost. Was die zwei Männer wohl von uns drei Freundinnen halten? Anni Swaki Malipans. Sie muss als erste von uns dran glauben, es sollte darf heißen. Ja. Du klingst ziemlich nach Sekte heute. Übrigens sollten wir vom Wasserkeller reden. Es wäre ein schweres Handicap, falls das hier eine Immobilie ist. Und sie uns den Boden unter den Füßen wegverkaufen wollen. Stehen denn die Aprikosen nicht bei den Mirabellen? Ich war absolut für Aprikosen prädestiniert. Mirabellen, dieser Wechsel, er bringt mein Gehirn durcheinander. Sämtliche Synapsen. Lass bitte, wenn sie da sind, die Synapsen weg. Tu's mir zuliebe. Oh, sie wären nicht so übel als Thema. Sie würden die grässlichen Themen verscheuchen. Ich müsste nur noch vorher unter Synapsen nachschlagen. Ich weiß nur, Verbindungsstellen und dass sie dafür sorgen, dass du einen Satz richtig hinkriegst. Ist was mit deinem Fuß? Allerdings. Er ist nass. Der andere auch. Alle durchweicht vom Keller. Strümpfe, Schuhe und... Ach, deshalb ziehe ich sie auch aus. War Schwester Kathi eigentlich bei ihr, während ich unten war? Ja, sie sah friedlich aus. Als sehe sie nicht immer friedlich aus. Und sie sagt, es ist doch schlafen. Schwester Ulla sagt, man weiß nicht, was sie trotzdem mitkriegen. Man sieht's nur, wenn du dich kopfüberbeugst. Aber dann, Erna, du musst zum Friseur. Ihre Brüder sind groß, sie sehen den Haaransatz und die Glatze. Ja, ich mach noch mal diesen Schmier drauf. Und zieh bitte nachher keine von deinen alten Jogging-Monsters an. Haben wir eigentlich noch Tee? Es war die normale Frühstücksportion. Und ich weiß nicht, ob wir uns aufputschen sollen und warum ich wegen der beiden unbequemen Schuhe anhaben müsste. Besser, ich hol mal den Grießbrei. Er ist, fürchte ich, versteinert, sieht aus wie ein Klumpengips. Ich bezweifle, ob wir ihn mit reingedrückten Mirabellensaft weich kriegen. Mit Aprikosensaft? Auch nicht. Als du im Keller warst, fiel mir unter anderem ein, dass Gustav sagte, das Haus mit euch beiden drin. Da hatte er Theresa schon im Voraus getötet. Sicher war es nicht, Bernie. Pummelige sind immer netter. Gustavchen ist auch nett. Er ist ein Realist, das ist alles. Mit uns beiden drin, da wäre der alte Kasten erst recht unverkäuflich. Ha, unverkäuflich soll es ja sein. Uns kann man rauswerfen. Aber was ist mit einem Keller für Ruderer? Die Mirabellen, die haben kein Aroma mehr. Erna, wir könnten sagen, wir essen immer erst um 5. So lange werden sie keine Zeit haben. Und es ist norwegisch. 5. Und Gustav ist ein Snob. Sie werden warten, bis es was zu essen gibt. Am besten, wir reden überhaupt nicht vom Haus. Wir könnten alles über die Zukunft und dergleichen ablocken, weil es pietätlos wäre. Sie werden zu ihr raufwollen und wir werden sie nicht daran hindern können. Es ist ihre Schwester, aber... ja gut, sie schläft. Falls das Schlafen ist, das sieht seltsam aus. Wie wär's mit ein paar Tropfen rum im Mirabellensaft? Wir dürfen nicht benebelt sein nachher. Du würdest unberechenbar. Ich rieche den Moder aus dem Keller bis hier rauf. Und was ist mit der dicken Vanillesoße? Die Küchenmeisters haben auch Land unter. Die Sinnflut im Keller. Alle Nachbarn. Wo gehst du hin? Küche, Vanillesoße. Gerade halten. Spiel nicht die Greisin. Du bist das Recht, Windschief. Und ich bin die Greisin. Unsere Gehirne... Meins kommt in diesen Artikeln nicht vor, die du ständig liest. Ich komme überhaupt nirgends vor. Ich eigentlich auch nicht. Oh, Moon of Alabama... Weißt du, warum ich die Sarabande gar nicht mehr spiele? Sie ist auch so ein Ohrwurm. Und deshalb übe ich nur noch Tonleitern. Gustav hat Zähne wie Klaviertasten, ohne die schwarzen. Wann sieht man die Zähne? Er lacht doch nie. Bernie ist lieb. Naja, wenn man den Künstler subtrahiert... Wir sollten übrigens mehr Sauerkirschen essen. Gustav. Ich weiß nicht, immer fürchte ich mich ein bisschen vor Gustav. Irgendwie finde ich dann uns und wie wir leben etwas blamabel. Eingemachte Sauerkirschen. Sie sollen genauso wirken wie Aspirin. Frisches Obst habe ich immer nur aus Vernunft gegessen. Bernie ist harmlos. Gustav... hat was von einem Fisch. Über Erbschaftssachen wird er schrecklich gut Bescheid wissen. Über Notare und Ämter, all das Steuern. Oh, Greta, wir hatten nicht an die zwei gedacht, als wir mit Dr. Brunswick über, du weißt schon, als wir drüber reden wollten, wie lang das noch mit unserer armen Freundin dauern soll. Und über Exit und dass wir alle drin und sind. Genau, und genau aus diesem Grund haben meine Synapsen wie verrückt geschuftet, auch als das mit der jetzigen Überschwemmung vom Bach und dem Keller anfing. Übrigens wird Gustav sich wieder beschweren, weil sie nicht in unserem Hof parken können. Und ich werd's nicht sein, der den Küchenmeister sagt, dass ihr Boot da weg soll. Ich auch nicht. Sie sind so nett. Du meinst, die Nässe zieht im Gemäuer rauf? Oder dass sie das sagen würden, Gustav? Ja. Und nun bedenken wir all das mal im Zusammenhang mit Theresas Zustand. Du meinst diesmal... Aber als wir gestern drüber redeten, was wir Dr. Brunswick sagen sollten, du hast gesagt, Theresa vollbringt Wunder und dass sie zäh wäre. Du hast listig gesagt. Einen listigen Körper hätte sie. Aber wir hatten beide kein gutes Gefühl. Du hast gesagt, denk nur an den letzten Winter, als sie die Influenza-Viren niedergezwungen hat. Und Lutz Schiefer im Eckhaus Lindenweg wäre dran gestorben, mit knapp 30. Ich habe mittlerweile einen Sinneswandel mitgemacht. Ich brachte das dran glauben müssen in einen Zusammenhang mit dem Besuch heute und Exits sanfter Tod. Aber jetzt habe ich wieder das Kopfchaos, weil du so viel herumgejammert hast. Vorhin hatte sie ganz frische Farben. Sie hatte ihr Leben lang frische Farben. Wie oft hat sie, ich wäre gerne bleich, gesagt. Moribund sieht sie nicht aus. Aber wie wirr sie war, bevor dieses starke Zeug sie betäubt hat. Und du, Erna, du selber hast das Gustav gemeldet, ausgerechnet ihm und nicht Bernie. Weil nicht Bernie am Telefon war. Gustav ging dran. Noch eine solche Nacht stehe ich nicht durch, hast du gesagt. Noch eine solche Nacht und ihr könnt statt für eure Schwester mein Grab ausschaufeln. Nie und nimmer habe ich das gesagt. Es hört sich auch sehr nach Greta an. Ach, du warst drastisch, was immer du gesagt hast. Es war deutlich, dass du vor Kälte geschnattert hättest. Etwas stimmt nicht mit der Nachtabsenkung. Oder ich verstehe all diese Blinklichter und Knöpfchen nicht. Du, Greta, dass wir einen neuen Heizkessel haben, könnten wir erwähnen. Gustav würde der Heizkessel imponieren. Keine von uns hat ein Testament? Irgendwas Schriftliches? Mit 80 würden vielleicht sogar wir an sowas denken. Leute wie Gustav machen schon nach der Konfirmation ihr Testament. Man hat ihnen eine Dokumentenmappe geschenkt. Theresa hat eine. Und ich glaube, da sind alle das Haus betreffenden Papiere drin. Sie hat sich immer vor dem schwarzen Ding gefürchtet, hat's nie angerührt. Erna, wie ernst wir Theresas Zustand finden, wissen ihre Brüder nicht. Ihre Erben. Noch wissen sie es nicht, trotz deiner schauerlichen Nacht. Du hörst dich an, als läge sie im Sterben. Das ist alles Gehirnakrobatik. Ob du das Leben ganz passabel findest oder in dir raufkommen lässt, dass es Mist ist, schlecht gelaunt sein kann jeder. Wir überlegen, ob wir wegen ihrer Würde und so, ob wir über Exit reden sollten. Und dann wirst du wieder absonderlich. Ich denke schon noch an ihre Würde. Und falls wir mit Exit ernst machen, dann tut sie uns das an und liegt im Sterben. Ich liebe sie nämlich. Wir benehmen uns grässlich. Denk an unsere vielen Lachanfälle aus Verzweiflung. Aus den Sorgen kommst du nicht raus im Fall von Liebe. Theresa machte oft nicht mit. Wir zwei hatten diese Lachanfälle. Es waren Schwächeanfälle, in Wahrheit. Ich habe auf der Seite Forschung gelesen, bei guter Laune fällt das Denken leichter. Jetzt siehst du wieder wie eine Eule aus. Großäugiger Kummer. Ja, weil ich zu satt bin. Egal was passiert, ich hole was Alkoholisches. Wir haben nur noch einen Rest Kümmel und etwas Brandy, falls die zwei was wollen. Ich will was. Und Gustav als Chauffeur passt beim Alkohol auf. Und wir haben Rotwein zum Essen. So. Hier. Oh. Ach. Jeder Moment zählt. Ich glaube nicht, dass ich dieses Glas anrühren sollte. Wirklich, irgendwas klärt sich. Hast du eigentlich alle deine Pillen genommen? Alle. Die gesamte stocklangweilige Palette. Ich hätte gern was Interessantes. Ich wäre gern Hai. Wenn Sie wieder meckern, weil das Boot der Küchenmeisters noch immer nicht weggeschafft ist, werde ich einfach sagen, so übermäßig oft habt ihr ja eure Schwester nie besucht. Stimmt doch. Und ich sage, das Boot erinnert an Hafen, an Wattenmeer. Bernie ist so wundervoll pummelig. Ich mag Mullige. Vergiss nicht, dass du diese riesige Hose ausziehen solltest. Sie macht dich plump. Diese Hose ist die einzige, in der ich keinen Magendrücken kriege. Sie macht dich dick, Erna. Ich bin nicht dünn, aber dick. Ich will sie nicht bezirzen. Meinst du, wir sollten noch ein bisschen rumputzen, aufräumen? Gustav kommt immer mit einem so nachdenklichen Ausdruck vom WC zurück. Hast du auch was gehört? Irgendwo bei der Veranda. Es war ein Geräusch. Psst! Ich höre nichts. Oder jetzt? Eine von den Gemeindeschwestern kann es jetzt nicht sein. Aber halt, das war Klopfen eben. Greta. Vielleicht will bloß der Alex seine Cellostunde absagen. Aber das wolltest du doch selber tun, alles abblasen, solange Theresa... Also ich hab's gemacht, kein Schüler in Sicht. Schwangeren soll Musik gut tun, den Embryonen. Also ich sehe nach. Wenn ich an Embryonen denke, ändert sich erst recht meine Einstellung zum Tod. Vielleicht ist es Frau Küchenmeister mit irgendwas Gutem. Dann bieten wir aber nichts davon an. Zwei Seiten ist jetzt schon. Diese Tür macht's nicht mehr lang. Hereinspaziert. Hallihallo. Erna, unsere Gäste sind schon da. Ja. Guten Tag, Greta. Immerhin, Bernie, du hast nicht Hallöchen gesagt. Und du, Gustav, nicht einen wunderschönen guten Tag. Willkommen, ihr zwei. Ja, ja, willkommen. Wir waren noch nicht ganz auf euch gefasst. Es ist nicht ordentlich. Wolltest du dich nicht auch noch umziehen? Ja, war die Fahrt gut? Cum granosales. Kein Stau. Die Hügel im Dunst. In mir sprudelten die Inspirationen nur so. Ah. Erna, stimmt das nicht? Du hast so einen tragischen Zug um den Mund. Ach, beim Brandy-Süffeln erwischt. Kriegt man auch einen? Aber ja, so viel ihr wollt. Ja, ich habe noch meine Haushose an. Da müsste so viel wir wollen sehr wenig sein. Diese Flasche ist fast leer. Oh ja, aber wir haben noch Kümmel. Ach, prima. Nichts für mich. Und Bernie, das ist auch noch nicht deine Zeit. Er trinkt erst ab 17 Uhr. Ich bin nicht orthodox. An diesen festen Zeiten erkennt man die Alkoholiker. Greta, sie meint's nicht so. Setzt euch doch. Ich habe diverse Termine rund um diesen Besuch herum. Deshalb sind wir etwas früher gekommen. Wenn wir hier unten stören, könnten wir gleich nach unserer Schwester sehen. Nein, nein, bleibt nur, ihr stört doch nicht. Theresa schläft, ihr solltet warten. Wir wollten ja nur, wenn ihr ankommt, fertig sein mit dem Schienenverlegen, damit ihr richtig schön Eisenbahn spielen könnt. Oh, wunderbar, wunderbar. Da steht ja schon die Lok. Wir haben Sorgen, Bernie. Ach. Wie viele von der Spur Null habt ihr eigentlich? Kein Schau Zimmer. Schau mal, Gustav. Der köstliche alte Tender. Aber vielleicht haben wir noch was auf dem Speicher, den betreten wir nicht, weil es... Alles in Ordnung mit dem Speicher. Ich gebe die Sachen nur nie unbedacht weg. Sowas bringt heute ein Vermögen. Was sagt der Arzt zu Theresa? Wir sind pietätvoll, wir geben nichts weg. Zwei Lieblingspuppen sitzen im Regal in meinem Zimmer. Ja, wie geht's denn euren Frauen? Alles in Butter. Was meint der Arzt? Er gab ihr ein fantastisches Medikament. Schön, dass sie schläft. Ja, er ist kein Prophet. Heilschlaf. Immer wieder ein Riesenproblem mit dem Parkplatz. Ihr hättet sich ja gerne Kaffee, oder? Ach ja, diese Autos. Bitte, mit Milch und Zucker. Schlimm, all diese Autos, auch noch auf den Trottoirs. Gustav will sagen, das Boot stört. Mach den Kaffee, Erna. Ja, ich gehe ja schon. Das tut es allerdings stören. Für mich ist das Boot eher ein ästhetisches Problem. Die Plastikplane drüber ist hässlich. Es ist ein ungewöhnlich großformatiges Boot. Ja. Will euer Nachbar damit eines Tages in See? Mich erinnert es an Hafen und Trockendock. Wattenmeer. Ja. Was ist zurzeit bei dir dran, Bernie? Schreiben? Malen? Bildhauern? Essayistik. Ah. Obwohl mich auch die Plastik stimuliert. Und unterwegs, hierher, beim Blick über die Hügel... Fieber hat sie keins, oder? Keins, nein. Erna ist die Oberschwester in dieser Klinik. Sie weiß es genauer. Frag sie. In der Küche. Ich hoffe, ihr denkt dran, dass sie trinken muss. Wir kennen deine 2 Liter Flüssigkeit-Drohung. 2,5 Liter. Ja, bin gespannt drauf, ob du mit deinen Wassermassen so zäh bist wie deine Schwester, die nur wie ein Spätzchen trinkt. Und zwar seit jeher. Und ob ihr 2 Nachkömmlinge es schafft, über die 70 rauszukommen. Es muss nicht immer Wasser sein. Meine gute Lioba trinkt seit ihrer indischen Kur kannenweise heißes Ingwerwasser. Aber ich halte mich da raus. Kaffee ist fertig. Wenn sie jetzt so viel schläft, ist das schlecht für den Kreislauf. Und sie muss trinken. Also wir richten uns nach dem Arzt. Greta sagt, sie hat einen listigen Körper. Ihre Menüs sehen zurzeit so aus. 1 Servitan, an 2 Aspirin, 1,5 Vendrine, 3/4 Dingsbar. Ach, mach Ihnen doch keine Angst. Noch vorgestern hat sie plötzlich nach Eis gefragt. Klingt doch gut. Und wie? Habt ihr welches im Haus? Eis. Es müsste noch ein Rest von dieser Kirschschoko-Vanillebombe im Gefrierfach sein. Ich sehe gleich nach. Lass nur, wenn das angebrochen ist. Es hält sich nicht ewig. Ihr denkt immer, ein Gefrierfach vollbringt Wunder. Ewigkeit, ewiges Leben und Sterblichkeit. Aber für mich bitte nicht im Gefrierfach. Greta ist heute etwas religiös. Schade, das mit dem Eis. Kirsch mag ich. Schmeckt wie Marzipan. Das ist Bittermandel. Habt ihr womöglich wirklich was mit Essen im Sinn? Oh. Wir essen norwegisch. Erst 5. Gustavchen, war deine Marion mit Lioba in dieser indischen Kur? Ihr Fernstudium war ihr wichtiger. Fernstudium? Greta, das käme doch auch für uns in Frage. Der Kluge lernt, der Dumme erteilt gern Belehrungen. Das ist Tschechow und ich lerne ohne diese Pseudoprofessoren. Ich lerne jeden Tag. Gustav, du weißt, sie meint's nicht so. Sie lernt wirklich. In Gustavs Familie wird auch dauernd gestritten. Wie sieht deine Tochter mittlerweile aus, Gustav? Käthchen. Katrin. Nun ja... Wollten wir nicht übers Essen reden? Nein. Beim letzten Mal lag das Käthchen wie ein Mehlsack auf der Sitzbank hinter Marion. Es war wohl diese üble Pubertät. Ach, Greta. Keine Angst. Keine Angst, Erna, ich kenne Gretas Humor. Allerdings ist das nicht gerade der richtige Zeitpunkt für Humor. Ich denke, es gibt einiges zu besprechen. Das wird vielleicht nicht mehr nötig sein. Theresa macht heute einen guten Eindruck. Und das in der Nacht, das war wohl die Katharsis und heute ist die Umkehr dran. Wirklich, ich hätte euch nicht alarmieren sollen. Es war voreilig. Macht Mario noch bei dieser Elterninitiative mit? Ja, und was ist jetzt mit dem Essen? Sie schläft wie eine Tote. Tote sehen schlecht gelaunt aus, als hätten sie noch ein paar Rechnungen offen und wären gestört worden. Sie sehen gar nicht nach diesem Gefasel von köstlichem Licht aus. Gekränkt sehen sie aus und mürrisch. Sind diese Pillen? Noch Kaffee, jemand? Was habt ihr denn Schönes zu bieten? Ihr seid doch mein süßes Paradies. Meine Konditorei. Crash! Es ist euer Grundstück bzw. Theresas und ihre Liegenschaft. Und wie ich euch zaghaftes Trio kenne, habt ihr es entgegen meinem dringenden Ratschlag doch wieder nicht gewagt, wenigstens eine Minimummiete für das Boot zu verlangen. Ich würde gern mal im Keller nach den anderen Waggons forschen. Bloß nicht. Das Stellwerk fehlt. Den Keller kenne ich in- und auswendig, alles was drin ist. Gustav, der Nachbar hilft uns so viel. Dann inspiziere ich mal den Speicher. Das Treppchen ist defekt. Zurzeit kann da keiner rauf. Warum hältst du uns nicht wie sonst ein kleines Referat über deine künstlerischen Projekte? Aber jederzeit. Heute gibt's kein jederzeit. Vergiss nicht den Zweck unseres Kommens. Was ist hier eigentlich nicht defekt? Und die Miete fürs Boot? Wir haben einen neuen Heizkessel. Die Nachbarn sind schrecklich nett. Und er, Herr Küchenmeister, er macht uns jetzt unsere Banksachen. Er sagt, Sparbücher sind Unsinn. Habe ich euch schon seit Jahrzehnten gepredigt. Aber Herr Küchenmeister ist der Erste, dem wir es glauben. Sorry, Gustavchen, aber bei ihm ist es so herzlich, sogar wenn er über Geld redet. Seid bloß auf der Hut, Kapitel Geld. Herzlicher Ratgeber. Hört sich mulmig an. Also, ich werfe jetzt besser mal den Herd ab. Nicht, ehe du weißt, was für Töpfe du draufstellen willst und mit was drin. Miete. Wollen wir keine. Nichts. Das Nichts ist interessant. Und habt ihr gewusst, dass es im All nicht eiskalt ist? Ich dachte auch immer, es wäre eiskalt, so ähnlich wie in diesen extremen Flughöhen. Aber das All ist ein Vakuum. Es ist weder heiß noch kalt. Es ist nichts. Und das Nichts ist ein Mangel von etwas. Es ist ein Unding. Naja. Und zwischen den Nachbarn und uns, das ist Tauschhandel. Ihr schummelt euch also so durch. Ja, genau das. Und wir alle dachten immer, damit klappt's, bis wir sterben. Wir hangeln uns so durch, ohne größere Probleme. Aber dann wird doch jemand richtig krank. Und wir hätten Putensteaks. Und was an Süßem, außer dem Eisrest? Kuchen und Tortenreste. Und zwar von den Nachbarn. Schon akustisch zergeht's mir auf der Zunge. Die Nachbarn sind solch ein Trost. Das können sie auch mitgeordneten Mietverhältnissen sein. Alle Kreatur ist des Trostes bedürftig. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, was den Tod betrifft, ich denke... Ich kümmere mich um die Küche. Stopp! Dauert nicht lang. Lasst uns besser die Lage besprechen. Was für eine Lage. Theresa liegt und schläft ganz mit... Mit ist schön. Auch diese Frau Schnitzler. Mit statt in... Diese Heilgymnastin rief nämlich an. In Frieden. Und allein der Herr sorgt dafür, dass sie sicher wohnt. Sie wohnt sicher. Erna und ich, wir auch. Wir haben's vor. Diese Frau Schnitzler telefonierte mit Marion und sie hörte sich Thema Theresas Zustand schon sehr anders an als ihr zwei jetzt. Für mehr als bedenklich hielt sie diesen Zustand. Ach, das war einmal, wir haben's doch x-mal gesagt. Wie sieht Marion zurzeit aus? Beim letzten Mal machte sie ziemlich auf Lyramic. Lyramic? Ich zweifle. Neulich sah ich einen Otto Preminger-Film mit der ganz jungen Remick. Null Ähnlichkeit. Dann wäre Lioba Julia Roberts. Ja, sie ist, wie sie ist. Ich habe nicht die ganz junge Lee Remick gemeint, Bernie. Eine wirklich alte gibt es ja leider nicht. Ich hasse Krebs. Alle sterben dran. Alle, die man kannte. Und die vielen, die ihr nicht kanntet, wurden geheilt. Sei nicht immer so emotional. Und sei du es ein bisschen mehr, trotzdem. Ich bin Realistin. Greta, Liebling. Gut, wenn du in der Küche gebraucht wirst, schauen wir zwei einfach mal oben bei ihr nach. Erna und ich, wir hatten vorhin Grießbrei. Grießbrei? Grießbrei wäre der ultimativ göttliche Gipfel. Kindheit. Zwar lässt Lioba mich mit ihren indischen Sachen in Frieden. Sie weiß, Künstler wie ich. Er war wie Gips und ist alle der Grießbrei. Ein Irrenhaus, wie meistens. Mir gefällt's. Auch Theresa tut diese Freundschaft gut. Tat, nicht tut. Ich habe das Gefühl, da stimmt irgendetwas nicht. Sie wollen uns nicht zu ihr lassen. Andererseits, wenn sie schläft, ich meine, sie braucht Schlaf. Wir sollten sie nicht aufwecken. Mal sehen, wie viel es da noch aufzuwecken gibt. Hör mal, Gustav, du denkst doch nicht im Ernst. Komm schon, wir sollten sowieso mal wieder die Runde durchs Haus machen. Wie du meinst. Was machst du da? Ich prüfe das Treppengeländer. Und zwar mit dem erwarteten Ergebnis. Es wackelt. Wird nicht das Einzige sein, was in diesem alten Kasten wackelt. Ja, hier steht ein Haufen an Reparaturen an. Schreit nach Restauration. Sanierung. Aber wenn das alles den Bewohnerinnen nichts ausmacht, sind nun mal originelle Damen die drei. Ja, Theresa war nie zur Eigentümerin qualifiziert. Klar, legt ihr das mehr. Aber unser Vater wollte irgendwie für sie sorgen, mit Besitz. Und es ist eine Jugendstilvilla. Sowas mit Charakter braucht Patina. Hätte man immer rechtzeitig die Handwerker dran gelassen, wäre sie das Vierfache wert. Bernie. Wir stehen hier vor ihrem Zimmer. Mein Gott. Du hast recht. Ganz so sicher, ob wir reingehen sollten? Ich bin's auch nicht. Man könnte die Tür nur einen Spalt breit öffnen. Tu das und sag mir Bescheid. Ich sehe mich weiter um. Bad etc. Theresa, schläfst du, oder? Wir sind's, Gustav und ich. Gustav? Wie steht's? Schläft. Macht einen guten Eindruck. Rosige Gesichtsfarbe. Ich musste an Sonnenuntergang denken. Japst ein bisschen, aber Schlafende soll man in Ruhe lassen. Ganz, was ich denke. Schlaf ist Privatsache. Marion und ich, wir schlafen getrennt. Ja, tun wir jetzt auch. Früher, du weißt schon, ganz früher. Das ist ja nicht das Einzige, was da anders aussah. Ihr Bad ist eine Rumpelkammer. Es gibt in diesem Haus keinen Winkel, in dem die Maler nichts zu tun hätten. Und nicht nur die. Wenn sie sich wohlfühlen. Übrigens, zwar hatten wir es vor, aber ich persönlich, ich bin nicht mehr so sicher, ob wir mit dem Arzt reden sollten. Geht mir auch so. Gretas und Ernas Zimmer werde ich nicht betreten. Und bei Theresa würden wir nur stören. Meinst du, ihre Freundinnen würden uns, solange es geht, und wenn es längst mit Theresa passiert wäre, sie würden ihren, du weißt schon, den Tod, dass sie nicht mehr bloß schläft. Den Tod vor uns verheimlichen? Lang gut ginge das ja nicht. Aber zu ihnen passen, das würde es. Testament würde sicher keins geben. Du kennst unsere Schwestern. Zwar sprach ich sie früher mal darauf an, und sie und ihre zwei alten Girlfriends kriegen immer öfter mit, dass andere Leute sterben, aber sie selber halten sich da raus. Oh, das ist gewissermaßen ein kreatürliches Phänomen. Ich allerdings trage mich schon lange mit dem Gedanken an ein Projekt über den Tod, eine Art Synthese. Darin vereinigt die schönen Künste so etwa wie im Sinn von alles Schönes, nur des schrecklichen Anfang. Und ich würde dann versuchen, dass... Sieh dir das an. Das ist mehr als ein Setzriss. Es musste was geschehen. Dass vermutlich kein Testament da ist, macht uns zu Erben. Aber ich bin nicht sehr geneigt, dieses Erbe anzutreten. Ein Wrack zu erben. Das trifft sich gut. Ich auch nicht. Erstens das und zweitens wäre es brutal gegenüber den zwei Damen. Man riecht noch gar nichts aus der Küche. Aber wir sind es, Erben. Oh, schau mal, diese hübsche Dose. Diese uralte Maggi-Reklame darauf. Oh. Da haben sie anscheinend Fondants drin. Willst du? Mmh. Koste mal. Da, hier. Hier unten. Die ganze Labrie vergottet. Irgendwann mal hat er nämlich gefragt, setzt ihr uns auch nicht eines Tages auf die Straße? Diese Fondants sind superb. Man weiß ja nie, wann es bei Ihnen was zu essen gibt. Letztes Mal hatten Sie die Nudeln auf dem Herd vergessen. Sie waren schon zu Brei verkocht und dann setzten Sie neue auf. Aber da hatten Sie vergessen, die Herdplatte anzustellen. Was sagst du zu Ihrer Angst vor uns? Dass wir sie auf die Straße setzen würden, falls Paris sagt... Alles Frauenhirngespinste. Selbst wenn wir es wollten, wir könnten es nicht. Das Gesetz schützt sie vor uns. Sie sind nicht mehr kündbar, zu alt. Alles in Butter. Was ich nicht sein kann, ist grausam. Ich kann es nicht. Nichts ist in Butter. Nimm die Miete. Sie zahlen Theresa die Parodie auf eine Miete. Zahlt denn bisher eine Attrappenmiete. Und wenn wir nun das Erbe nicht antreten? Ich meine, wir hatten das eben erwogen und die Formulierung klingt so, als gäbe es das. Bernie, Bernie, falls Leoba so weltfremd ist wie du, wie kommt ihr da zurecht? Wenn wir nicht erben, tut's der Staat. Sensibel ist sie, aber nicht weltfremd. Leoba hat sich geopfert um meinetwillen, hat sich in unsere bürokratische Verankerung eingearbeitet. Und warum? Warum, Gustav? Weil sie das Primat der Kunst anerkennt und dass ich als Künstler Freiräume brauche, wie die Luft zum Atmen. Und wenn der Staat erbt, dann erbt er nicht zwei kauzige ältere Frauen mit. Dann ist der Staat, der das Haus abreißt. Lieber Himmel, was für eine verdammte Sackgasse. Ja. Miete zahlen müssten Sie schon mehr. Erheblich mehr. Lieber Gott im Himmel, lass unsere Schwester noch mal überleben. Ich hoffe, dass das Schlaf ist. Was es auch ist. Das ist zu viel für mich. Wir Künstler... Über höhere Miete werde ich nicht mit Ihnen reden. Wenn es schon sein muss, dann wärst du der geeignete. Künstler, ja, Künstler, Künstler, der ewige kleine Bruder willst du sein. Und noch ein Setzriss. Klingt verdächtig, klingt hohl. Alles Wertminderungen. Oh, ärgerlich. Nicht von Vorteil, hä? Allmählich. Allmählich dämmert mir das Gegenteil. Was für ein Gegenteil? Was Günstiges für uns? Für alle? Dass der Schlamassel hier doch ein Vorteil sein könnte. Vorteil für den, der erbt. Und genau dadurch, dass diese Liegenschaft schlampig behandelt wurde. Handwerker kommen zu früh, Zitat Greta. Wer erbt, muss zahlen. Wie bitte? Ich dachte, wer erbt, der gewinnt. Wenn hier doch jeder hinter dem alten Kasten her ist, man profitiert und... Zahlt und zahlt. Je von Erbschaftssteuer gehört? Ach so. Aha. Ja, ja doch, selbstverständlich. Ja, also... Und nun mach dir einen Reim drauf. Zähl 1, Wertminderung, und 1, Steuer zusammen. Cool. Ich werde immer weniger scharf aufs Erben. Du bist zu alt für cool. Und du für scharf. Scharf drauf sein. Um das Thema nochmal aufzugreifen, Künstler... Bin ich nun mal. Und denk nicht, das wäre so einfach. Herzliches Beileid. Ich wünsche dir und Leoba, dass eines Tages endlich die Saat deiner Qualen aufgeht. Aber im Ernst, Bernie, ich kann dir nicht immer alles abnehmen. Aber das will ich doch wirklich nicht. Nur die Begabungen sind verschieden verteilt. Und du könntest... Und ich habe die fürs Unangenehme. Ich werde es nie fassen, was du kannst. Als Controller. Was da? Organisationsberatung. Ja, lass uns nicht drum streiten. Oh ja, das sollten wir nicht. Aber sieh mal, ich überlasse es Lioba, uns zu verwalten. Ohne sie säße ich als Berber vom Karstadt. Ich bin nicht Lioba. Jetzt gib mir auch mal so ein Zuckerdeckel. Hier, nimm. Man weiß nicht, wie lange das da unten in der Küche noch dauert. Ich habe nicht vor, großartig zu essen. Aber kränken dürfen wir sie nicht. Ich habe die zwei richtig gern. Fast, als wären sie Schwestern. Wie Theresa. Ich habe mich zwar immer mal wieder gefragt, was das genau mit dieser Freundschaft so auf sich hat. Es war die prälesbische Zeit, dass sie sich zusammentaten, aber Sappho, ich meine, das ist noch ein bisschen länger her. Was hältst du davon? Überhaupt nichts. Bernie, vorhin, als du vor allen Dingen Schereien Angst bekamst, da hast du den Himmel angerufen. Lass sie noch mal davonkommen oder so. Überleben. Bernie, ich denke wie du. Sie bildeten eine Symbiose, die drei. Kaum wurde unsere Schwester Witwe, da kroch sie bei den beiden unter. Und so soll es in Gottes Namen bleiben. Eine Symbiose. Wunderbar. Amen. Ich denke schon auch, dass sie Freundinnen sind. Nichts als das. Was Frauen, die noch eins draufsetzen, wohl miteinander machen. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Was sie am liebsten auch mit uns machen würden. Rumschmusen. Wir könnten Teddys hören. Also, ich beabsichtige definitiv kein Arztgespräch mehr. Es sieht nicht aus, als würde sie leiden. Verkürzung entfällt. Sie könnte sich wieder aufrappeln. Ohne weiteres, ohne weiteres. Ach, alles besser als erben. So denn, man fände einen Käufer. Man fände wohl einen, der die Ruine kauft, um sie abzureißen. Ruinen sind die zwei noch nicht, aber einen, der die zwei Ladies mitkauft, findest du nicht. Ganz im Ernst, Gustav, ich bin nicht Sisyphos, der den Stein immer wieder raufbuxiert. Na, und ich habe weder den Kopf noch die Zeit für, naja, Alltag. Eine Restauration wäre zumutbar und die zwei müssten diese Dokumentenmappe rausrücken. Zu klären wäre, ob der alte Kasten unter Denkmalschutz steht. Oh, gewiss wird er das. Und ich schätze, das wäre von Vorteil. Könnte sein, dass Theresa doch irgendetwas Schriftliches hat, was den Verbleib der Freundinnen angeht. So wie die drei standen. Ob es doch irgendwas Lesbisches ist? Wahr, nicht ist. Längst sind sie nicht mehr in dem Alter für sowas. Und sie waren es nie. Greta und Erna boten sich unserer Schwester als Zuflucht an. Du weißt, wie verloren sie sich als Witwe fühlte. Und Theresa nahm ihre neue Familie bei sich unter ihrem vielleicht denkmalgeschützten Dach auf und die zwei haben schwer profitiert. Vorbei. Mayan dachte immer mal, für eine Musikschule wäre das Haus ideal. Überlassen wir doch einfach ihr das Feld. Lass das Frauen untereinander regeln. Prima Idee, Musikschule. Sie sind sowieso Musiklehrerin. Und du meinst, von uns wollen Frauen in Wahrheit auch nur diese Schmusereien? In Filmen wollen sie dauernd Sex. Man könnte impotent werden. Alles gelogen, das über Sex und Frauen. Sie erdulden ihn bloß, Sex. Lass Marion alles regeln, typisch Bernie. Und wohin mit den zwei Köchinnen, mit ihren Zimmern, Betten, der Küche? Übrigens, in der Küche sollte man allmählich mal vorstellig werden. Mein Termin. Lass ihn sausen, das ist ein besonderer Tag. Lass sie uns was Schönes brutzeln. Bin auch froh, dass wir zweimal so richtig wie Brüder. Brüder unter sich. Tut richtig gut, man kommt sich näher. Optimist. Neulich in einem amerikanischen Film machte eine Frau Ehebruch, aber mit einer Frau. Bernie, du bist senil, deine Schlüpfrigkeitsverbissenheit. Sprich doch dagegen. Wäre ich senil, dann das würde es sind in erster Linie alte Männer, die sich für Pornografisches interessieren. Die Jungen erledigen es selber. Es gibt Pornografie und Pornografie. Läppische, ordinäre und dann die künstlerisch unangefochtene. Denk an Henry Miller. Und der ist nur einer von vielen, auch in der bildenden Kunst. Theresa war eine Top-Ehefrau. Und die zwei anderen waren früher vielleicht mal verlobt, unglücklich verliebt, was weiß ich. Nur homosexuell nie. Thomas Mann war's. Auch verheiratet. Genau wie Virginia Woolf. Hey, was gibt's Neues bei euch beiden? Lass uns gegebenenfalls nachher noch mal nach ihr sehen. Sie schläft und wir sollten jetzt das Essen ankurbeln. War das eben Gustav? Ja, ihr könnt allmählich kommen. Mir ist furchtbar mulmig. Wegen der Kartoffeln? Wir werden ein bisschen al dente sein. Und ich werde sagen, es ist Slow Food. Ich habe was gesehen drüber und es hört sich gut an. Wir könnten es ja auch am Schluss servieren. Franzosen essen immer so, alles mulmig, extra. Weil sie da oben rumspioniert haben und sich ja alles renovieren wollen. Ich meine, Gustav wird's wollen, falls Theresa... Falls wir doch mit dem Brunswick drüber reden, übers Erlösen und das. Du kurbelst meine Synapsen an. Sie sind nur noch wie betäubte Gewitterfliegen zwischen meinen Neuronen herumgetaumelt. Du, Erna, es summt im Kopf, aber kein Gedanke schält sich raus. Ich bin total erschrocken. Dann denk an den Salat. Schnipseln wir Äpfel dran oder lassen wir's? Ach, wir lassen's. Halt! Ich hab's plötzlich im Griff. Es passierte mit dem Gewirr, als du mit dem Erlösen anfingst. Und da ist er wieder, mein Sinneswandel. Ich denke anders vom Tod. Besser. Erstens... Aber bitte nicht, wenn wir kochen. Du hast angefangen. Dir war's mulmig. Und ich bin, zweitens, nicht diejenige, die mit Brunswick drüber spricht. Und weil du die garantiert nicht sein wirst, weil dich das Wort erwürgt, Tod, wird gar nichts geschehen. Der Tod passt nicht in die Küche. Und dass du besser vom Tod denkst, passt nicht dazu, dass nichts geschieht. Erstens und zweitens. Vieles geschieht, indem nichts geschieht. Und was ist das Viele, durch das doch nichts geschieht? Ihr habt gelauscht. Frag Friedrich Schiller. Nam, nam, nam, Schmutz. Ihr armen Männchen, gleich gibt's was. Setzt euch schon an den Tisch, macht den Wein auf. Ja. Wir hoffen, ihr taugt was. Kann man schon was reintragen? Ja, natürlich. Hier, komm, bitte. Bernie, dann gehen wir mal. Ja. Der Wein taugt eine Menge schon, weil wir ihn von Theo Küchenmeister haben. Dem Bootskapitän. Trinken wir also die Bootsmiete. Die Kartoffeln kommen mal dente auf den Tisch. Ja. Anna, nur noch das zum Sinneswandel. Wir reden und reden von Erben und was dann aus uns würde. Aber solange Theresa noch da oben schläft, ganz mit Frieden, hält sie alles im Stillstand und nichts passiert. Mit Frieden, denn allein du, Herr, sorgst dafür, dass ich sicher wohne. Oh, Greta, bist ein Schatz. Sicher wohnen. Als erstes serviere ich die Putensticks, damit Gustav Männer essen sieht. Greif zu, ihr Bübchen. Das da sieht etwas beängstigend aus. Gib mir mal deinen Teller, Gustav. Hier habe ich eine Spezialportion für dich. Übergröße. Ja, aber was ist es? Auch von Küchenmeister. Maxi kocht immer zu viel, als ob sie es für uns mittäte. Sie bringt uns immer interessante Diesen Reste. Diesen hier für euch aufzuheben war sehr raffisch. Ja, aber was ist es und wie alt? Auch nicht besonders alt. Und wir hatten es im Gefrierfach. Rinderhüfte. Das ist es. Demnach nichts für mich. Danke. Oh, ich fürchte, Greta, er meint, weil es vom Rind ist. Nimm von den Putensticks, Gustav. Der BSE-Wahnsinn. Lass mir dieses Stück. Noch ein bisschen Wahnsinn mehr. Ich glaube nicht, dass Maxi was von Rind sagte. Für mich klang's nach Lamm. Lammhüfte. Schwalen wäre auch denkbar. Ein Tier so durchseucht wie das andere. Ihr müsst auf Vogelstrauß umsteigen. Passt zu euch. Greta hat schon ein Ragout draus fantasiert. Vogelstrauß-Politik. Die Natur schlägt zurück. Es handelt sich um eine biblische Heimsuchung. Vom Lamm gibt's jetzt Stelzen. Klingt nicht nach Essen. Es hat was Hölzernes. Lämmer sind auch passé. Krokodil! Es würde sogar passen. Och. Ja, wir können es lebend im Schon Keller halten. Fantasiert sie. Was ist los mit dem Keller? Und diese Erbsen, was für ein Grün, ein Claude Monet-Grün. Kind im Garten. Allerdings wäre es interessant zu wissen, ehe ich hierzu reichlich zugreife, was als Dessert vorgesehen ist. Kriegt das Blitzkuchen. Und von den Küchenmeisters haben wir noch Quarktaschen und einen Rest Kümmelkuchen. Und hört sich umwälzend an. Was war mit dem Keller? Übrigens, dieser Erker wäre ideal als Atelier. Dieses Licht auf den Erbsen. Soll das ein Blick in die Zukunft sein? Unser Keller, Gustav. Und das ist nach jedem längeren Regen plus überschwemmten Bach so. Dieser Keller... Er ist etwas feucht. Also mich wundert nichts mehr. Das ganze Haus muss saniert werden. Ach, sie übertreibt das mit dem Keller. Alle Keller sind so bei Überschwemmungen. Ich übertreibe nicht. Der Installateur war da und... Und ich hab genug vom Drumherum geredet. In diesem Haus steigt der Grundwasserspiegel. Das Boot im Vorgarten, für das wir keine Miete haben wollen, es ist zu groß für die Kellerwinkel. Aber wenn ihr ein bisschen planschen wollt, bitte schön. Ja. Du bist so herrlich skurril, Greta. Und ich fürchte, das ist diesmal Fakt. Nicht skurril. Fakt. Fakt ist auch, ihr wollt erben. Aber uns zwei nicht mit. Und wir wollen hier nicht weg. Nur als Käufer sind wir zu arm, falls nicht wegen all der Baufälligkeit der Preis so günstig wäre, dass wir in Rat... Tut mir leid, aber vergiss nicht den Wert des Grundstücks. Ihr redet, als wäre Theresa, als gäbe sie schon nicht mehr. Und da oben liegt sie und schläft sich gesund. Ach. Ein wunderbarer Schlaf. So tief. Angesichts meiner Schlafprobleme könnte man neidisch werden. Sie hat ein starkes Betäubungsmittel, Intus Berni. Ja, gut, vielleicht wirklich das Maximum an Pietät, jetzt über die Lage nach ihrem Tod zu debattieren. Und kaum will ich es, da verlässt der einzige Realist unter uns das Boot. Wie eine von den Ratten. Wenn das Boot sinkt und es sinkt. Ich bin auch Realistin. Ich kann's aber tarnen. Wisst ihr, Greta, sie hat diesen Sinneswandel und deshalb meint sie... Denkt nicht, ich würde es mir nicht auch viel lieber bequem machen, einfach nur gesellig sein, palavern. Noch musste sie nicht dran glauben. Sie meint, Theresa liebt und dass Theresa, wenn man sie fragen könnte, dass sie uns irgendwie bedenken würde. Fang doch nun du nicht wieder damit an. Gustav mag's bequem. Gustav sagt, ihr drei... Ihr bildet eine Symbiose. Darüber habt ihr euch sicher schon Gedanken gemacht. Hm? Schlüpfrige? Na, stimmt's? Hm? Kann schon sein. Also ich räume mal ab. Zeit für Süße. Ihr drei seid zu viktorianisch für sowas. Neulich in einem Film wurde Knallauffall eine Ehefrau lesbisch. Und ihr Mann war auf die schicke Anwältin eifersüchtiger, als er es auf jeden männlichen Rivalen gewesen. Ja, das habe ich gesehen. Ihr glotzt euch da einen schönen Kitsch und Schwindel zusammen. Ich habe nicht vor, Genaueres drüber zu erfahren. Zu unserer Zeit war all das mit den Homos nicht im Trend. Ihr würdet doch nicht Minderheiten diskriminieren. Kann ich deinen Teller haben? Danke, Bernie. Kann gut sein, dass wir aus der Mode sind. Wenn es genetisch ist, hat es mit Trends und Mode nichts zu tun. Eure Freundschaft haben wir immer als große Hilfe für unsere Schwester empfunden. Und falls es mit ihr diesmal nicht wieder aufwärts geht, wird eure Zukunft... Lass das Geschirr stehen und hör zu, Erna. Ich will ja nur... Gustav hat wenig Zeit und der Kuchenteller... So viel Zeit muss sein. Also, das Haus ist in keinem guten Zustand. Und was die Mieteinnahmen Theresas betrifft... Es war immer zu wenig. Aber Theresa... Mir hat da oben in ihrer Nähe ein Schuldgefühl zugesetzt. Ich dachte, Bernie, da hast du eine Schwester. Es ist eine blutsverwandte Schwester. Und du wusstest in all den vielen Jahren seit eurer Kindheit nicht einmal... was für Nachthemden sie anhat. Wir wollen euch vor eurer Zukunft Rosa. Keine Angst einjagen. Himmelblau, die Nachthemden für ein Baby. So, die Kuchen. Vom Kümmelkuchen rate ich ab. Köstlich bizarr seid ihr. Ich denke, ich koste diese Bällchen. Optimal. Übrigens haben wir Brüder einstimmig unsere geringe Neigung bekundet, Theresas Reich zu erben. Ach ja. Oh. Schmeckt samtig. Ach. Und endlich mal richtig süß. Liobas neues Motto heißt leider nicht zu süß. Trotzdem gibt es dies und jenes zu klären. Aber wir fangen doch nicht heute. Es ist nicht der Moment, um das jetzt zu Gustav klären. Gustav hat nichts von der BASF-Hüfte genommen. Er ist noch nicht wahnsinnig. BASF, das ist doch... Kostet doch auch diese Bällchen. Eure Schwester passte schon deshalb so gut zu uns, weil sie genauso scharf auf Süßes war wie wir. Als Kind... plünderte sie mein Osterkörbchen. So, also es wäre zu erwägen... Dass wir in allernächster Zeit die Dachkandel machen lassen. Ich lege immer mal einen Hunderter in den Topf. Ich auch, Hunderter nicht, aber der Topf ist unser Fonds für Hausreparatur. Ich hatte an ihre stationäre Behandlung gedacht. Schon damit sichergestellt ist, dass unsere Schwester nicht vertrocknet. Nicht schlecht. Und ihr werdet die Nachtwachen los. Muss aber nicht so weit kommen, diese... Heilschlaf da oben weckt Zuversicht. Um 5 kommt Schwester Ulla und dann trinkt sie. Und alle Schwestern von der Sozialstation sind schrecklich nett. Und sie sagen immer, Theresa wäre die netteste von sämtlichen Patienten. Sie lächelt so lieb, sagen sie. Und Dr. Bunzwig sagte, Krankenhaus, das wäre ihr Tod. Schon die Verfrachtung. Der Schock in fremder Umgebung. Wir können ihr das nicht antun. Gewiss nicht. Also gut, Punkt Klinik wird gestrichen. Aber was das Haus betrifft... Wir haben diesen Fonds. Nun probier doch mal dein Mohnbällchen. Es muss an die Ermittlung des Nachlasswerts fürs Amtsgericht gedacht werden. Wenn du dir Rum drauf tröpfelst, geht der Beigeschmack weg. Gute Idee. Überhaupt, lasst uns ein bisschen tiefer in die Gläser gucken. Ja. Dieser Wein ist aus der Region, stimmt's? Ja, steht auf dem Etikett. Er kann mit dem von der Loire konkurrieren. Habe ich recht, Gustav? Ja. Gustav, was meinst du? Dein Termin... Den wird er noch sausen lassen. Nimm vom Blitzkuchen. Es kommt nicht auf die Minute an. Danke, aber ich bin wirklich satt. Ach, du kränkst mich. Ich habe ihn gebacken. Nimm von den helleren Stücken. Die anderen sind etwas angebrannt. Absicht war es nicht, aber ich finde das Verbrannte, das macht's ja pacht. Es hat etwas Gewisses. Na schön, aber ich bevorzuge die nicht angeschmerzten. Das gewisse Etwas. Wie burlesk ihr seid. Irgendwie barock. So extravagant. Schrullig, kauzig, oder? Mach uns nicht komischer, als wir sind. Es ist ganz einfach das. Greta hat Probleme mit der Elektrizität. Ja, Elektrizität ist wirklich komisch. Stufe 3 wage ich schon gar nicht mehr. Schon auf 1 wird es plötzlich furchtbar heiß. Ich liebe Gas. Und ich liebe dich. Denn wie du strebe ich nach Sprengung der Barrieren des Normativ-Faktischen. Erst gestern habe ich wieder ein Pfannengericht vernichtet. Und das stand bloß auf 1,5. Punkt Denkmalschutz, Klärung desselben. Oh, Erna, Liebe, wie wär's mit etwas Musik? Spiel uns was Schönes. Und dich, Greta, dich hört man nie mehr auf dem Cello. Wir spielen nur noch Tonleitern aus Angst vor Ohrwürmern. Zählt man 2 und 2 zusammen, also Jugendstil und Grundstücksgröße, so kommt gestern man zu... Gestern vorm Schlafengehen war ich in Versuchung... mir ein Messbecherchen von Theresas Wundertropfen zu gönnen. Zu schlafen, wie sie. Schlafen, schlafen und vielleicht auch träumen. Oh ja, Hamlet wusste, wovon er sprach. Und du kannst den Text nicht weiter. Ermittlung des Verkehrswerts anhand des kommunalen Preisspiegels. Du schenkst mir nicht dauernd heimlich nach. Oh, danke. Er hat aber wirklich was von Bourgogne, euer Regionalwein. Kompliment auch fürs Essen. Danke. Es fehlt was, wenn Frauen ungern in die Küche gehen. Nichts gegen Marion, aber sie hält nicht viel davon. Mit Lioba geht's mir ähnlich. Etwas mehr Sinn fürs Bukolische könnte nicht schaden. Lioba ist toll, nur... Nur bis auf so ist Ehe. Alles hat seine zwei Schattenseiten. Die Summe des Elends bleibt gleich. Und Gustavchen kriegt den in Schwips. Schwips? Na, oh, keine Ahnung. Gustav, Prost. Ich muss unbedingt zwischendurch auf uns Brüder trinken. Wir sind uns da oben in ihrer Aura näher gekommen. Haltet mich nicht für egoman oder geschwollen, aber... Doch, beides bist du. Prost, Bruder. Prost. Mich durchflutet eine Welle der Dankbarkeit. Was wir auch sind. Wir sind keine Erbschleicher. Keine Schrotthändler. Wir erflehen Theresas davonkommen. In anderen Worten, wir lieben sie. Davonkommen, dran glauben, dem irdischen Schlamassel davonkommen, hört sich verlockend an. Eigentlich doch besser als alles sich wieder aufrappeln. Wir lieben uns alle. Cheerio. Punkt 4. Hatten wir den schon? Bedenke, wir sind im Exit, sanfter Tod. Alle drei. Mehr und mehr ist mir nach einer Schenkung zumute. Oh, Bernie, ist er nicht ein ganz Lieber? Und ein begnadeter Spinner. Als Künstler nenne mir einen, der nicht so... Nicht unterscheiden kann, ob jemand lebt oder tot ist. Seid ihr für Herztod oder Hirntod? Ich würde es nie kapieren. Noch hast du nichts zu verschenken, die Steuer hast du auch vergessen. Exit-Leute entscheiden selber über Tod und Leben. Zum Wohl allerseits. Nummer 4. Lastenfreiheit der Immobilie nach Grundbuch. Übrigens, Irrtum, Greta. Ihr vom Exit braucht doch auch den Arzt. Ihr braucht Exitus-Rezepte. Natriumphenobarbital kann ich auswendig. Man müsste sich mit einem Apotheker anfreunden. Ich habe einen Blick für Zugängliches. Das sind nur wieder Ihre komischen Synapsen. Regt euch nicht auf. Bravo, ihr Mädchen. Probier's mit Rum, Gustav. 5. Ermittlung Instandsetzungsaufwand. 5.2. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand. Ich hoffe, der Mehlsack wächst nicht mehr. Sie war ein so niedliches Töchterchen. Das ist die Evolution. Punkt 6, Grabstätteninventarisierung. Ach, oh, Theresa macht Heilschlaf und die zwei hier kommen mir nicht so vor, als würden sie demnächst dieses Natrium-Blabla schlucken, Gräber brauchen. Natrium-Phenobarbital. Der Mehlsack war so mürrisch. Das ist aber lang her, letztes Mal. Die Jungen, sie wollen cool sein. Renovierungen, das läuft schon an, Gustav. Handwerker kommen entsetzlich früh und moderner will ich's nicht. Alles wird sich auf die zumutbare Weise lösen lassen. Stoßen wir an auf die Liebe. Dann, wer dann noch Erbscheine, möglicherweise Grundbuchberichtigung. Danke, aber nur halb voll. So. Wenn unsere Schwester noch mal davonkommt, muss die Dokumentenmappe her. Schluss mit der Angst. Nochmal davonkommen. Arme Theresa. Zurück in die Angst. Sagt nur, das soll man sich wünschen. Ach, wir sind ja alle verrückt. Wir Künstler. Und auch du bist ein künstlerischer Mensch. Also, wie wär's mit vorwärts davonkommen? Mit dran glauben dürfen? Interessant. Bemerkenswert. Das steht dir nicht besonders, Greta. Punkt 5, da wäre... Zwingli, erstes Gebot. Du sollst keinen anderen Menschen erschrecken. Komisch, dass ich es tue, indem ich es nicht tue. Ihr solltet nur eure Gesichter sehen. Zu Tode erschrocken. Es sind noch Mirabellen übrig. Oh, soll es uns allen übel werden von dem Durcheinander? Das wird es sowieso sauübel. Liebe ist mir noch nie gut bekommen, erst recht nicht mit Nervosität vermatscht. Ich habe keine gute Laune und deshalb fällt mir das Denken nicht leicht. Im Keller. Ach, der Planschbeckenkeller. Ich schaue mir das mal an. Erna hat den Schlüssel versteckt. Hab ich nicht. Aber wir haben uns zum Keller bekannt. Und der Heizkessel ist neu. Eure kachektischen Lebensgewohnheiten sind ein Albtraum. Von Punkt 1 bis 7. Ich reiße mich nicht auch nur um einen einzigen. Prima. Trinken wir darauf. Heute ist nicht der Tag für Bürokratie. Könnte sein, dass sie mittlerweile tot ist. Nein, sag das nie wieder. Eines Tages doch. Geht man einen Tag wie diesen durch. Was war bisher? Und wird noch sein? Und ist denn so schön dran? So schön, dass man dran klebt, dass er nach Wiederholung schreit? Würde Theresa sich ein Da Capo wünschen? Ach, so redet man einfach nicht. Man redet überhaupt nicht drüber. Und wir sollten doch rauf zu ihr gehen. Wenn sie wach wäre, würde sie gerne in geliebte Gesichter schauen. Wenn ich es wäre da oben im Bett, ich könnte als letztes geliebte Gesichter ertragen. Ich möchte keinen um mich haben, nur nette, anonyme Fachleute. Ich war nie ein Mensch für Gruppen. Sterben will ich solo. Ich will keine Zuschauer. Ich will es wie ein Elefant machen. Manchmal ist Greta beneidenswert stark. Ich finde auch alles verflucht deprimierend. Ja, das ist es. Wenn man das Motiv unseres Zusammenseins bedenkt. Ich bedachte gerade das Fernsehprogramm. Oh, Greta, denk bloß nicht, sie wäre kaltschnäuzig oder sowas. Dessen hätte ich sie nie verdächtigt. Bis auf Abenteuer Tiefsee gibt's nichts. Schätzenswert ist der Kulturkanal. Themenabend. Kultur ist langweilig. Nun lass doch. Ich hoffe, die Ewigkeit wird nicht langweilig. Ich hoffe, wir werden uns an die Jammertalschrecken erinnern. Ohne Erinnern könnten wir die Ewigkeit nicht genießen. Wir hätten keinen Vergleich. Interessant. Ich kenne jetzt sämtliche Fische sämtlicher Meere. Neu tapezieren wäre vielleicht zumutbar. Lioba sagt immer, von Kultur kannst du den Hals nicht vollkriegen, Bernie. Aber auch sie ist äußerst interessiert. Wir hören jetzt wieder mal sämtliche Beethoven-Quartette. Um 5 beim Tee. Um 5, wenn wir norwegisch essen, Erna. Und wir sehen fern, kein Abend ohne Fernsehen. Bei voller Instandsetzung könnte man ein Schmuckkästchen daraus machen. Du verfluchst das Fernsehen, siehst aber fern. Ja, ihr seid... Alt, zu alt für Schmuckkästchen, zu alt für alles. Ich muss täglich aufpassen, dass ich nicht alles so tödlich langweilig finde, wie es ist. Die ersten Krokusblümchen, ruft Erna, und es sind doch unsere mehr als 70. Und ich sag mir beim Aufwachen, Greta, finde auch heute wieder irgendwas interessant. Und da fallen mir unsere Fernsehserien ein. Gerettet. Die Quiz-Sendung. Sie übertreibt, macht euch nichts draus. Während ich mich bemühen muss, von einem Übermaß an massiv Interessantem nicht erdrückt zu werden. Menschen sind verschieden. Ich bin alt und du bist bloß ältlich. Ich weiß schon über mich und das Fernsehen Bescheid. Ich weiß, prinzipiell weiß ich's, dass es mich niederzieht. Und dann merkt man doch nicht, wie man auch selber runterkommt. Zurzeit sind wir furchtbar eingelebt in die 3 von der Hebammerei. An andere Serien sind wir auch fanatisch gebunden. Eine Folge von sowas, eine pro Tag, das ist kein Weltuntergang, oder? Einfach so aus Jux. Das bringt mich auf die Eisenbahn. Da geht man wenigstens mal in die Hocke. Etwas Bewegung nach dem Lukullischen und Bukolischen. Irgendwann sollten wir aufbrechen. Ich hätte nur gern auf diese Krankenschwester abgewartet. Wenn sie vorher bei Frau Fuchs ist, kann es dauern. Immer mit Schwester Iris. Herrlich. Oder war es Revier 3? Gab's neulich eine geniale Stelle. Wir mögen die gemütlichen Serien, aber plötzlich kam es eiskalt. Fällt mir wegen Theresa gerade ein. Der junge Polizist brachte in Panik seine vergiftete Kollegin zur Notaufnahme. Sie wollten bald heiraten. Panik auch beim Warten auf dem Gang. Dann kam die Ärztin, eine Strenge, aus dem OP oder worin sie die Kollegin behandelten und sagte so ungefähr, wir haben getan, was wir konnten. Der Polizist kriegt rote Augen und die Ärztin fragt, kannten Sie sich näher? Ja, bringt er raus. Und dass sie heiraten wollten. Die Ärztin sagt, oh, es tut mir sehr leid. Und im Weggehen, passt auf, jetzt kommt der eiskalte Moment. Im Weggehen dreht sie sich nochmal nach ihm um, bleibt stehen und fragt, übrigens war sie Organspenderin. Ist Theresa Organspenderin? Gibt es eine Altersgrenze? Aber sie wird es ja noch mal packen. Ich habe ein gutes Gefühl. Der kleine Alex lässt zu Hause bei Hochwasser im Keller Boote fahren. Ach, was ist nur los hier? Vorhin war es doch eine Zeit lang viel besser. Ich finde kein Thema, das mich... Dann spiel uns den Blue Moon, Liebling. Bifi kriegt man wohl mit, wenn man von einer Lawine zugeschüttet wird. Es gab in letzter Zeit so viele Lawinen, massenhaft zugeschüttete. Spiel was, Erna. Wir machen die Tür auf. Vielleicht hört Theresa zu. Schluss mit der Eisenbahn, Bernie. Ja. Besser, wir gehen rauf zu ihr. Abschied nehmen. Wenn, bevor wir zwei es tun, vielleicht besser eine von euch da oben bei ihr nach dem Rechten schaute. Weil das etwas Vertrautes hätte, falls sie wach wäre. Ich übernehme das. Gute Idee. Gewissermaßen von Lass Frau mich zu Frau. Raufgehen. Erna würde euch sagen, es geht dir gut und wenn sie 100-mal tot wäre. Aber das ist doch einfach... Nicht mal gelogen wäre es, Schatz. Denn dann, ich hoffe es aufs Dringendste, ginge es ihr gut. War da was? Mir kommt so vor, als hätte ich was gehört. Mir aber nicht. Mir kommt nicht so vor. Mir aber. Mir geht's wie Greta. Habt ihr ein Hausgespenst? Würde gut passen. In Häusern wie diesem spukt es. Tod ging es ihr besser als uns? Es waren Geräusche. Da, wieder. Und zwar genau über uns. Aus Theresas Zimmer. Gehört habe ich nichts. Aber Schwester Ulla kann es doch nicht sein. Nur vielleicht eine von den anderen. Also doch eher ein guter Geist. Der Schutzengel. Theresa starb und das jetzt ist Auferstehung. Sie war nie sehr geräuschlos, wie alle Schwerhörigen. Wenn es eine Schwester ist, wie kam sie ins Haus? In der Gemeindestation haben sie unseren Hausschlüssel. Und sie haben... Sie haben alle diese weichen Rehbocksohlen. Man hört sie kaum. Sie müssen aber den kleinen Tisch wegrücken, um an sie dran zu kommen. Warten wir es ab. Wenn ich eines Tages die bin, die tot ist und in die Ewigkeit, und damit ich die als Glück genieße, will ich zum Beispiel unter anderem denken können, nie mehr gibt's einen Tag wie diesen. Und dann aufatmen. Oh, nicht, dass es nicht nett wäre mit euch. Vielleicht besser, wir fahren demnächst ab. Empfehlen uns französisch nach norwegischem Essen. Ja, und dann würden wir sie auch nicht stören. Weiß Gott, es geht doch nichts über Freundinnen. Ich frag mich, wer von beiden die Ältere wäre im Himmel oder wo immer man landet. Ihr kennt ja mittlerweile ihre Synapsen. Nämlich ihre Schwiegermutter starb mit nicht mal 50 und Theresa, falls sie sich treffen, wäre dann die Ältere und zu Lebzeiten war sie es nicht. Alles problematisch. Sie treffen sich nicht. Niemand trifft keinen. Wie haltet ihr das miteinander aus? Atheisten und... Was eigentlich genau bist du, Greta? Genau bin ich gar nichts. Und Erna ist nur trotzig. Sie hat Angst und ist wütend drauf. Im Todesfall da oben, es könnte ein inspirierender Moment sein, meine geliebte Schwester eventuell zu skizzieren. Bernie, ich mag dich wirklich, bist ein Lieber. Aber das jetzt... Es geht mir durch Mark und Bein. Das tut mir leid. Aber das ist jetzt so einer von diesen Schwächelachanfällen. Kunst soll durch Mark und Bein gehen. Auch Bernie hat so seine Synapsen. Oh, ich hoffe, wir erinnern uns im Jenseits an das hier. An Hitzewellen. Jetzt dran denken und schon hat man nicht mehr viel gegen den Tod. Es wird mir nicht alles entgangen sein. So überall werde ich nicht gewesen sein. Nie durch einen Wildwasserbach gewartet. Ich hatte keine Papstaudienz. Übrigens enttäuscht mich, dass nicht mal der Papst nicht gern dran glaubt, obwohl er doch immer dran geglaubt hat. Nun lass doch. Was würdet ihr sagen, wenn wir verschwiegen hätten, dass dauernd Theresa längst tot war? Es wäre pervers. Schwarzer Humor. Wir hätten's gemacht aus Angst vor euch und Erbkalamitäten. Und Wasserkeller. Weil wir nichts wussten vom freundlichen Gesetz, vom netten Staat, das uns schützt. Vor euch Bübchen. Raus hier müsstet ihr doch nur im Fall von Großsanierung, gar Abriss wegen Schwamm im Haus, dann doch. Muss man das prüfen? Hoffen wir das Beste. Halt! Jetzt fällt mir was ein. Irgendwo sah ich ein Kuvert mit Theresas Schrift drauf. Etwas wackelig und an alle adressiert. Wartet, ich such's. Spiel du Klavier, Erna. Das kommt mir komisch vor. Warum fällt dir das jetzt erst ein? X-mal wird bedauert, dass es nichts Schriftliches von ihr gibt. Hört sich nach Schreibmaschine an. Hört sich verdammt nach Schreibmaschine an. Ja, spiel was, Erna. Zucker und Grießpackung gefunden. Oh, Grieß, euer Grießbrei. Los, reiß es auf, Gustavchen, du bist der ältere Bruder. Wozu sollte ich? Du hast das hingetippt. Hast einen letzten Willen fabriziert. Sehr komisch. Übrigens bin ich ziemlich sicher, dass Theresa vorhin dran geglaubt hat. Die Geräusche... Dass sie tot ist? Oh, Greta. Was, Greta? Vor circa 10 Minuten. Ein Riss ging durch meinen Busen. Moment. Busen ist der Sammelbegriff. Du hast zu viel gegessen. Greta, es war deine Peristaltik. Oder sollen wir es überprüfen? Oben, nachsehen. Ich bin nicht sehr dafür. Andere Meinungen? Der gute Geist da oben, Schwester oder Schutzengel, wer auch immer, das geht schon in Ordnung. Ich schwanke noch. Du schwankst überhaupt nicht. Sonst geht's dir wie Greta mit diesem Riss. Greta, das war dein Gedärm, das raufdrückt. Und bei deiner Idee mit diesem An-alle-Kuvert, was deine administrative Unwissenheit und die Macht, was immer auch drin steht, diesen Text wertlos. Er ist getippt. Er müsste Theresa aber... Theresa hätte das auch nicht gewusst. Und sicher gibt's nette Notare. Notare mit mehr Kundschaft unserer Art, die mit der So-und-so-Unwissenheit. Der Fiskus wird sich wegen der Erbschaftssteuer melden. Und dann ist die Frage, wer zu zahlen hat. Bloß, dass ein Testament ohne Unterschrift ungültig ist. Wenn schon jemand über die Handschriftpflicht hinwegsehen sollte. Und dass es datiert sein muss. Das hast du bestimmt auch nicht gewusst. Um Liobas Willen... An Aufbruch wäre zu denken. Woher willst du wissen, dass das nicht unterschrieben ist? Mach doch das Kuvert auf. Oder ich werd's tun. Da! Ha! Mit Unterschrift. Zwar haben wir oft Fashion gespielt und ich war die Beste, aber das hier ist sie. Es ist ganz und gar Theresa mit ihren Insektenbuchstaben. Du bist mir ein Rätsel. Warum verrätst du dich selbst? Dass ich erstklassig bin als Fälscherin? Das macht die Sache doch noch überzeugender. So viel Offenheit. Offenheit weckt Vertrauen. Sicher finden wir diesen netten Notar, der ein Schreibmaschinentestament akzeptiert. Soll ich's vorlesen? Aber ja doch, nur zu. Nicht nötig. Ich weiß, was drin steht. Erbe geht an Greta und Erna, Handwerker kommen zu früh. Alles bleibt, wie es ist, wenn Bernie und ich es dabei bewenden lassen. Amen. Amen. Etwas Besseres hat in all den Stunden keiner von uns gesagt. Amen. Da fällt auch das dran Glauben leichter. Gib mir einen Whisky, Bernie. Tut mir so leid, aber ich muss Ihnen die traurige Nachricht überbringen. Unsere liebe Patientin ist soeben hinübergegangen. Oh. Danke. Spiel ruhig die Sarah Bond weiter, Erna. Jetzt bin ich in der Stimmung dafür. Exit. Hörspiel von Gabriele Wohmann. Greta, Rosemarie Fendel. Erna, Grete Wurm. Gustav, Traugott Bure. Bernie, Fritz Lichtenhahn. Krankenschwester, Dina Politiki. Klavier spielte Hunju Yu. Ton und Technik Karl-Heinz Stoll und Birgit Schilling. Regieassistenz Nana Rademacher, Regie Hans-Gerd Krugmann. Produktion Südwestrundfunk 2002. Dramaturgie Hans-Burkhard Schlichting.